Thema: Alte Schule, moderne Schule. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Im Mittelpunkt dieser Bilder stehen die Schule und der Schulunterricht, wie sie einmal waren, jetzt sind und möglicherweise in der Zukunft aussehen werden. In diesem Bereich hat sich in den letzten 50 Jahren vieles verändert. Das schwarz-weiße Foto zeigt eine Geografiestunde, wie sie damals war. Die Schüler sitzen in unbequemen Holzbänken und hören der Erklärung des Lehrers zu. Dieser steht vorne am Lehrertisch, ein Globus links von ihm, im Hintergrund vielleicht ein paar Landkarten an der Wand. Alle Schüler halten still und scheinen konzentriert zu sein. Niemand wagt zu plaudern oder gar etwas zu fragen. Im Frontalunterricht sieht der Lehrer ja alles. Er strahlt Respekt aus, wirkt sogar verängstigend und die Stimmung, naja, sie ist eben nicht schülerfreundlich. Heutzutage wäre so eine Stunde für die meisten Schüler eine Qual. Die moderne Unterrichtsstunde ist nämlich völlig anders. Das sieht man sehr gut auf Bild 2, wo auch gerade eine Geografiestunde läuft. Auf Anhieb würde man denken, der Lehrer ist gar nicht anwesend. Doch er sitzt da an einem Tisch zusammen mit den Schülern. Es wird gerade an einer Aufgabe gearbeitet. Es muss eine Teamarbeit sein, denn die Jugendlichen sitzen um einen Tisch vor ihren Laptops. Der Lehrer geht umher und greift ein, wenn die Gruppe nicht weiterkommt. Die Stimmung ist fröhlich, als ob das gar keine Stunde wäre, sondern ein gemütliches Plaudern über ein spannendes Thema. Kreidestaub und quietschende Tafeln gibt es hier nicht mehr. Dafür aber modernste Technologien im Dienst des Unterrichts. Projektor, Laptop, sogar ein Smartboard. So eine intelligente Tafel gibt es auch bei uns in der Schule. Das ist der absolute Hammer. So etwas habe ich früher noch nie zu sehen bekommen. Darauf gelingen geometrische Zeichnungen mühelos und man kann in der Biologiestunde einen Frosch virtuell zerlegen. So ist der Unterricht auch effektiver. Man merkt sich eben, was man gesehen hat. Ich denke, der Unterricht wird in Zukunft weiter digitalisiert und die Schüler werden zum Selbstlernen motiviert. Vielleicht werden Schüler in Zukunft ohne Kontaktstunden zu Hause von einem Computer sitzend lernen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Auch der Lehrstoff ist anders als vor einem halben Jahrhundert. Latein ist kein Pflichtfach mehr, auch Russisch nicht, wie vor 30 Jahren, als meine Eltern zur Schule gingen. Schüler haben jetzt ein größeres Angebot an Fremdsprachen. Es wurden einige neue Unterrichtsstunden eingeführt, wie zum Beispiel Medien und Informatik. In einer digitalen Welt legen die Lehrer auch viel mehr Wert auf praktisches Wissen als auf Faktenwissen. Gott sei Dank. Also sie lehren uns, wie man an Informationen herankommt und sie effektiv verarbeitet, wie man Zusammenhänge erkennt und Fakten interpretiert. Fällt mir eine Jahreszahl nicht ein, kann ich ruhig mein Handy in der Geschichtsstunde benutzen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass der Schulunterricht mit der technischen Entwicklung Schritt halten kann. Das bedeutet schülerorientierte Unterrichtsmethoden und moderne Technologien im Klassenraum.